Volk wird augenblicklich zur Masse, wenn es keine Rasse mehr besitzt. Ein Volk wird augenblicklich ohne Würde, ohne Haltung, ohne Zukunft und auch ohne Anspruch auf eigenes Leben, wenn es seinen Rassekern nicht mehr schützt. Es ist daher Aufgabe des Rechts, diese, das Charakteristische des deutschen Lebens ausmachende und die schöpferische Wurzel aller deutschen Tat gewährleistende Rassensubstanz des deutschen Volkes mit aller Macht, aller Welt gegenüber zu schützen.